die dritte Folge der Rückschau und Nachlese dessen, wie Deutschland Europa zu erziehen trachtet. Heute haben wir Reportagen, Kommentare und Analysen von Axel Berger, von Jörn Schulz, Holger Marx, von Ernst Lohoff, von Felix Klopotek und vor allem von Anton Landgraf. Jetzt wird in Europa Deutsch gesprochen. Neben der Dominanz der Austeritätspolitik, die Volker Kauder, CDU-Fraktionsvorsitzender im Bundestag, mit diesem Diktum euphorisch kommentierte, gilt dies fast noch mehr für die restriktive Lohnpolitik, die in Europa als größte Leistung des EU-Primus gefeiert wird. Vor allem in Frankreich hat die Regierung nichts unversucht gelassen, um von Deutschland zu lernen. Meine ganze Arbeit besteht darin, Frankreich an ein System heranzuführen, das funktioniert, das deutsche System, verkündete der französische Präsident Nicolas Sarkozy mitten im Wahlkampf 2012 in einem Fernsehgespräch. Als Vorlage dient die Agenda 2010 der damaligen rot-grünen Bundesregierung und ihre Umsetzung durch die nachfolgenden Regierungen. Deutschland hat in den letzten 10 Jahren hervorragende Arbeit geleistet, meinte die damalige französische Wirtschaftsministerin und derzeitige Präsidentin des Internationalen Währungsfonds, Christine Lagarde, im März 2010. Es hat seine Wettbewerbsfähigkeit verbessert und die Lohnkosten deutlich gedrückt. Auch ein neuer sozialdemokratischer Präsident François Hollande wird sich diesem Konzept entgegen seinen Ankündigungen kaum verweigern können. Längst gehören zu den Auflagen für den Zugang zu Geld aus den sogenannten Schutzschirmen auch Vorgaben zur Lohnpolitik. Seit im April 2010 EU-Kommission, Europäische Zentralbank und Internationaler Währungsfonds im Krisenlabor Griechenland erstmals eine 25-prozentige Lohnkürzung im öffentlichen Sektor durchsetzten, gibt es kein Halten mehr. In der Folge wurden in Rumänien, Portugal, Spanien, Irland und selbst in Belgien die Lohnkosten entgegen den Bestimmungen der EU-Verträge zum Thema gemacht. Ging es zunächst noch um die Löhne und Gehälter der öffentlich Bediensteten, so haben die Auflagen längst auch auf die privaten Sektoren übergegriffen. Bereits im Juni 2010 wurde die rumänische Regierung von der Troika angewiesen, ein reformiertes Arbeitsrecht und eine gesetzliche Regelung der Tarifverhandlungen einzuführen, um die Einstellungskosten zu senken und die Lohnflexibilität zu verbessern. In den alten EU-Ländern waren zuletzt die gesetzlichen Mindestlöhne ins Visier der Sanierer geraten. Den Rest erledigt die Angst vor der Arbeitslosigkeit. Zuletzt musste Griechenland seine Lohnuntergrenze um wahnwitzige 22% auf 586 Euro monatlich kürzen. Wenn auch teilweise nicht ganz freiwillig, so haben doch alle Regierungen im Euroraum letztlich gemeinsam die Grundlagen dafür geschaffen, ihre Standorte auf Kosten der Lohnabhängigen auch über die Sparpakete hinaus wettbewerbsfähig zu machen. Mit den Stimmen aller 17 Euro-Länder und von 23 der 27 EU-Mitgliedstaaten wurde im März 2011 der Euro-Plus-Pakt beschlossen. Sein Kern ist die Erhöhung der Wettbewerbsfähigkeit durch eine größere Konvergenz der Volkswirtschaften innerhalb der EU. Vor allem die Messung der Lohnstückkosten und deren Ausrichtung am geringsten Maß sollen helfen, die Ziele der Lissabon-Strategie Europa zum wettbewerbsfähigsten und dynamischsten, wissensgestützten Wirtschaftsraum der Welt zu machen, endlich zu verwirklichen. Zukünftig werden die zentralen EU-Institutionen damit nicht nur über die Begrenzung der Haushaltsdefizite und der Staatsverschuldung wachen, sondern sich auch in die Tarifverhandlungen der jeweiligen Staaten einmischen können. durch das Gesetzgebungspaket zur wirtschaftspolitischen Steuerung, das Ende September 2011 vom Europaparlament und der EU-Kommission verabschiedet wurde, ist der bis dahin unverbindliche Pakt zudem mit finanziellen Sanktionsmöglichkeiten für den Fall ausgestattet worden, dass in einem Land, das die erarbeiteten Strategien ignoriert, ein Verlust an Wettbewerbsfähigkeit droht. Dieser neue Kurs folgt langfristigen Vorstellungen, die der Präsident der EU-Kommission, José Manuel Barroso, zuvor formuliert hatte. Was sich gegenwärtig vollzieht, ist eine stille Revolution in kleinen Schritten hin zu einer stärkeren wirtschaftspolitischen Steuerung. Die Mitgliedstaaten haben akzeptiert und hoffentlich verstanden, dass den europäischen Institutionen größere Aufsichtsbefugnisse übertragen werden. Dieser Grundsatz findet sich auch in dem im Juni 2010 vom Europäischen Rat verabschiedeten Nachfolgeprogramm der Lissabon-Strategie unter dem Namen Europa 2020 wieder. Im Zentrum dieses sehr allgemein gehaltenen 10-Jahres-Plans, dessen Name sicherlich nicht zufällig an die Agenda 2010 erinnert, stehen die bessere Koordinierung der nationalen und europäischen Wirtschaft und der Ausbau eines weltweit wettbewerbsfähigen, nachhaltigen Industriesektors. Neben der besseren Qualifikation der Arbeitskräfte müsse auch dafür gesorgt werden, dass Arbeitsnachfrage und Arbeitsangebot besser zueinander passen, heißt es darin. Was damit gemeint ist, lässt sich unschwer erraten. Die Reindustrialisierung, insbesondere Südeuropas, könne nur gelingen, wenn die Löhne sich an denen der aufstrebenden Schwellenländer orientieren. Wenn sich auch innerhalb der Eurozone das Gefälle zwischen dem ehemaligen Exportweltmeister und den Staaten mit negativer Außenhandelsbilanz in naher Zukunft nicht auflösen wird, was von der deutschen Regierung allen Bekenntnissen zum Trotz auch kaum erwünscht sein dürfte, so bleibt das oberste Ziel ein Wirtschaftsraum mit insgesamt positiver Handelsbilanz, nicht nur wegen der geringeren Belastung der Geberländer der EU. Europa braucht eine neue industrielle Revolution, forderte zuletzt in Le Monde Diplomatique Laurent Carouet, Forschungsdirektor am Französischen Institut für Geopolitik. Derzeit weist kein Euroland einen ähnlich hohen Anteil der Industrie an der nationalen Wertschöpfung auf wie Deutschland, wo dieser fast 30% beträgt. Dass der Anteil der aus Niedriglohnländern importierten Waren an den Gesamtimporten in Europa im vergangenen Jahrzehnt von 17 auf 44% gestiegen ist, verdeutlicht für die europäischen Strategen die Schwäche der Industriepolitik in den meisten Ländern der Eurozone. Das versuchen sie durch die Senkung der Lohnstückkosten zu ändern. Neu ist diese Strategie nicht. Bereits im Rahmen des Lissabon-Prozesses hatte der Europäische Rat 2001 empfohlen, die Sozialpartner in den Mitgliedstaaten sollten weiterhin Verantwortung zeigen und Tarifverträge abschließen, die mit den allgemeinen Prinzipien in Einklang stehen, wie sie durch die langfristigen wirtschaftspolitischen Perspektiven vorgegeben sind. Völlig erfolglos waren die europäischen Regierungen damit nicht. Betrachtet man das Vorkrisenjahrzehnt, so wuchs das reale Lohneinkommen der abhängig Beschäftigten im Euroraum zwischen 1995 und 2006 durchschnittlich nur um 0,4% pro Jahr, während es in den USA um 1,4% stieg. Die Lohnquote war in den 90er Jahren in beiden Wirtschaftsräumen noch etwa gleich hoch. Zwei Dinge stören allerdings vor allem die deutsche Seite. Erstens wuchs auch die Arbeitsproduktivität in den USA stärker als in der EU. Und zweitens war die Lohnzurückhaltung vor allem ein deutsches Projekt, dem lediglich einige wenige Staaten in der Mitte und im Norden Europas folgten. So stehen den Reallohneinbußen deutscher Beschäftigter von immerhin 4,5% in diesem Jahrzehnt zweistellige Zuwachsraten in Südeuropa und bis zu 22% in Finnland gegenüber. Krise hat der, um mit Kanzlerin Merkel zu sprechen, europäischen Schicksalsgemeinschaft nun auch das Instrumentarium in die Hand gegeben, ihre Ziele noch stärker und allgemeinverbindlich umzusetzen. Dass die europäische Hegemonialmacht Deutschland dabei mit gutem Beispiel vorangegangen ist, könnte die Durchsetzung von Reformen erleichtern. Der damalige EZB-Präsident Trichet hob dies bereits in einem Interview mit Le Figaro im September 2010 hervor. Dass sie, also die Bundesregierungen seit 1998, dabei besonders auf die Produktionskosten geachtet und Reformen eingeleitet haben, um die Wirtschaft flexibler zu machen, kann ihren Nachbarn als Beispiel dienen. Während es in den öffentlichen Debatten hierzulande zumeist um die Reformen des Hartz-IV-Pakets geht, weist Trichet vor allem auf die Arbeitsmarktreformen durch erhöhten Lohndruck und die Herausbildung eines Niedriglohnsegments mit seinen restriktiven Auswirkungen auf viele andere Arbeitsverhältnisse hin. Aber auch die Erhöhung des Rentenalters, die Verlängerung der Arbeitszeiten und die in Deutschland üblich gewordenen betrieblichen Tarifverträge werden in Dutzenden von Strategiepapieren des IWF und europäischer Institutionen immer wieder lobend hervorgehoben, was Detlef Hartmann in seinem Buch über das Krisenlabor Griechenland in genauer Recherchearbeit dokumentiert hat. Hartmanns Fazit lautet treffend: Kern der deutschen und europäischen Krisenpolitik sei es, die existenziellen Zwänge der Schuldenkrise zu einem Transformationsschock für Europa durch die Ausweitung der Logik der Agenda 2010 in den europäischen Großraum hinein zu nutzen. Zwar hatte das Statistische Bundesamt zuletzt Volker Kauder korrigiert und besorgt darauf verwiesen, dass in immer weniger Schulen Europas Deutsch als Unterrichtsfach angeboten werde, politisch hat Deutschland aber offensichtlich noch genügend Exportschlager auf Lager. Mai 2012. Er ängstigt die Börsen, ruiniert den Euro und treibt die deutsche Bundeskanzlerin zur Verzweiflung. Mit immer neuen Schreckensnachrichten wurde in den vergangenen Wochen der französische Präsidentschaftskandidat François Hollande bedacht. Der britische Economist kürte ihn sogar zum ziemlich gefährlichsten Mann in Europa. Aber es ist wahrscheinlich, dass Hollande solche Erwartungen enttäuschen wird. Weder ist er Merkels Widersacher in Europa, noch die Avantgarde des Sozialismus. Der frisch gekürte Präsident hatte zwar während seines Wahlkampfs Merkels Sparpolitik heftig kritisiert und bekundet, den Fiskalpakt neu verhandeln zu wollen. Tatsächlich unterscheidet sich Hollande in der Methode von seinem Vorgänger im Élysée-Palast, nicht aber im Ziel. Während Sarkozy den Haushalt vor allem über Kürzungen sanieren wollte, plant Hollande, die Steuern anzuheben. Auch er hält daran fest, bis 2013 die Neuverschuldung unter die erlaubten 3% der Wirtschaftsleistung zu drücken. Ob sozialdemokratisch oder konservativ, den Katechismus der Haushaltsdisziplin werden die Eliten an der Macht nicht in Frage stellen. Schließlich drohen Frankreich weitere Herabstufungen durch die Ratingagenturen, falls die Staatsschulden weiter steigen. Zudem will Hollande Merkels Fiskalpakt nicht etwa umstürzen, sondern durch Wachstumselemente ergänzen. Doch Forderungen nach einer aktiveren Rolle der Europäischen Zentralbank oder gar nach Eurobonds sind Merkel auch von ihren früheren französischen Partnern hinlänglich bekannt. Mittlerweile sind die Chancen allerdings gestiegen, dass eine Regierung in Paris diese Anliegen auch realisieren kann. In fast allen Staaten der Eurozone wurden die Regierungen, die sich der deutschen Fiskalpolitik verpflichtet haben, abgestraft oder stehen unter Druck. Merkels Politik ist in Europa nicht mehr einfach durchsetzbar. Dass Sparen um jeden Preis nicht erfolgreich ist, hat sich mittlerweile sogar an den Finanzmärkten herumgesprochen. So hat die Ratingagentur Standard & Poor's kürzlich Spaniens Kreditwürdigkeit herabgestuft. Als Grund gab sie an, dass die frühzeitige Umsetzung des Sparpakets der konservativen Regierung in Madrid das Wachstum zu sehr belaste. Auch in Portugal, Griechenland und Italien verschlechtert sich die wirtschaftliche Lage dramatisch. Vielleicht stößt auch die Bundesregierung bald an ihre Grenzen. Bislang hat sie von der Schwäche der anderen Euro-Staaten, zumindest indirekt, durch die historisch niedrigen Zinssätze für deutsche Staatsanleihen profitiert. Damit könnte es bald vorbei sein, wenn sich immer mehr EU-Staaten in einer Rezession befinden. Nach wie vor exportiert Deutschland den überwiegenden Teil seiner Waren in Staaten der Eurozone. Geht das Wachstum in Europa zurück, bekommt das Deutschland irgendwann zu spüren. Und möglicherweise befindet sich Merkel dann gerade im Wahlkampf. Vielleicht kommt eine keynesianische Politik, wie Hollande sie vertritt, der Kanzlerin sogar entgegen. Wie ist in Frankreich ein derart gemäßigter Sozialdemokrat zur Wahl angetreten? Bemerkte die britische Financial Times. Und dass die deutsche Kanzlerin mit Sozialdemokraten gut regieren kann, das hat sie ja längst bewiesen. Der CDU wird oft vorgeworfen, sie stehe nicht mehr zu christlichen Traditionen. Doch können wir in der Krisenpolitik der Kanzlerin Merkel unschwer das Erbe des antiken Theologen Tertullian erkennen. Ich glaube es, weil es absurd ist, sagte Tertullian über die jungfräuliche Geburt. Tatsächlich bedürfte es eines Wunders, um in Griechenland, das durch extreme Sparmaßnahmen und eine Senkung der Kaufkraft um mittlerweile wohl 30% in Rezession und Verelendung getrieben wird, eine jungfräuliche Geburt des Wachstums zu bewirken. Obwohl die bürgerliche Wirtschaftswissenschaft als kapitalistische Theologie gelten kann, da sie vom nicht hinterfragten Glauben an die unsichtbare Hand des Marktes und den Homo economicus ausgeht, wollen die meisten Ökonomen sich nicht auf Wunder verlassen. Schließlich hat Gott die Menschen, theoretisch also auch die Deutschen, mit Verstand ausgestattet, damit sie ihre Probleme lösen können. Man muss also weder Sozialist noch Sozialist wie der neue französische Präsident Hollande sein, um die deutsche Krisenpolitik abzulehnen. Selbst die Ratingagentur Standard & Poor's urteilt, dass allein auf einer Säule der fiskalen Austerität basierender Reformprozess selbstzerstörerisch werden könnte. Nichts anderes, sagt Hollande. Und auch die in Deutschland meist als radikal oder sogar extremistisch eingestufte linke Parteienkoalition Syriza, die mit knapp 17% der Stimmen nun die zweitstärkste Fraktion im griechischen Parlament ist, geht in ihren Forderungen nicht über den Standard linker Sozialdemokratie hinaus. Syriza wird von Synaspismos dominiert, einer Partei, die der deutschen Linkspartei ähnlich und mit ihr in der europäischen Linken verbündet ist. Das Parteienbündnis befürwortet einen starken öffentlichen Sektor, einen Spitzensteuersatz von 75% und die Rücknahme der Kürzungen im Sozialbereich. Gefordert wird die Streichung der meisten Schulden, eine Suspendierung der Rückzahlung verbleibender Kredite, um eine wirtschaftliche Erholung zu ermöglichen, günstigere Bedingungen für den Schuldendienst sowie Entwicklungs- und Beschäftigungsmaßnahmen. Extremistisch ist nicht die Forderung, der Schuldendienst solle bezahlbar bleiben, die sich vom Urteil der Ratingagenturen vornehmlich in den Vorstellungen über die Höhe des von den Gläubigern zu akzeptierenden Verlusts unterscheidet, sondern der Starrsinn der Bundesregierung. Nach Angaben der Wirtschaftsnachrichtenagentur Bloomberg gehen die Anleger ohnehin davon aus, dass es eine weitere Umschuldung geben wird. da auch Parteien der griechischen Rechten sich gegen die derzeitige Sparpolitik aussprechen, ist es unwahrscheinlich, dass eine Regierung zustande kommt, die weiter den deutschen Vorgaben folgt. Daran dürften auch Neuwahlen nichts ändern. Die Bundesregierung hat also wohl nur die Wahl, entweder die Zahlungen zu stoppen und einen unkontrollierten Staatsbankrott Griechenlands auszulösen, der auch die Finanzprobleme anderer Staaten wie Spanien verschärfen würde, oder zur Vernunft zu kommen. Zur kapitalistischen Vernunft, denn eine Milderung der Sparmaßnahmen und ein Investitionsprogramm, das den vollständigen Ruin der griechischen Wirtschaft verhindert, wären noch keine Linkswende. Dass Alexis Tsipras, der Vorsitzende von Synaspismos, auch bereit ist, mit der rechtspopulistischen Partei Unabhängige Griechen zu verhandeln, zeigt vielmehr die Gefahr einer Querfront auf nationalistischer Grundlage. Die KKE, die ungebrochen stalinistische KP Griechenlands, befürwortet sogar die Rückkehr zur Drachme. Es ist ohnehin fraglich, ob die Krise besonders günstige Bedingungen für linksradikale Agitation bietet. Zumindest in Griechenland treibt die blanke Not die Menschen auf die Straßen, nicht der Wunsch nach einem Leben ohne die Zumutungen des Kapitalismus. Da es derzeit vornehmlich darum geht, die Krise möglichst unbeschadet zu überstehen, kann es sinnvoll sein, sozialdemokratische Maßnahmen zu unterstützen. Und die Erhöhung der Staatsschulden ist das Letzte, worüber man sich Sorgen machen sollte. Doch obwohl die Rückkehr zum kapitalistischen Normalbetrieb schwer genug zu erkämpfen ist, sollte sie nicht mit sozialer Befreiung verwechselt werden. Mit seinem smarten Lächeln taugt er kaum als Bürgerschreck. Dennoch gelang es Alexis Tsipras, die Eurozone binnen kürzester Zeit in helle Aufregung zu versetzen. Lauthals hatte der Vorsitzende des griechischen Linksbündnisses Syriza, der zwischenzeitlich mit der Regierungsbildung beauftragt wurde, verkündet, das barbarische Spardiktat kippen zu wollen. Die Aktienkurse bewegten sich prompt nach unten. Die Sparpolitiker Europas, allen voran die Deutschen, hoben den Zeigefinger. Europa dürfe sich nicht von Griechenland erpressen lassen, mahnte etwa Michael Meister, Vizefraktionsvorsitzender der Union im Bundestag. Nicht, dass man bei den Konservativen etwas gegen eine erpresserische Politik hätte. Nur möchte man die wohl sich selbst vorbehalten. Wenn Athen weitere Mittel aus dem Rettungsschirm wolle, müssten zunächst stabile Verhältnisse für die Fortsetzung der eingeschlagenen Sparpolitik hergestellt werden, fasste Markus Ferber, Chef der CSU-Gruppe im Europaparlament, die Position der Sparfront zusammen. Ähnlich äußerte sich auch Jörg Asmussen von der Europäischen Zentralbank. Griechenland muss klar sein, dass es zu diesem vereinbarten Sanierungsprogramm keine Alternative gibt, wenn es Mitglied der Eurozone bleiben will. Damit ist eine Rückkehr Griechenlands zur Drachme für die deutsche Regierung und Europas höchste Banker plötzlich kein Tabuthema mehr. Nicht nur die Wahlergebnisse aus Griechenland, wo über 60% der Wähler Parteien gewählt haben, die das verordnete Sparprogramm ablehnen, versetzen die EU-Führungsmacht Deutschland derzeit in Unruhe. Bedauerlicherweise. Wie Norbert Röttgen wohl sagen würde, kollidiert die deutsche Strategie zur Rettung des Euro auch mit den Auffassungen der französischen Wähler. Diese haben mit dem Sozialisten François Hollande jemanden in das Amt des Präsidenten gewählt, der sich explizit gegen die von seinem Vorgänger Sarkozy und Angela Merkel vertretene Krisenpolitik stellt. Hollande, der erst für 2017 einen Haushalt ohne neue Schulden vorlegen will, rüttelt am europäischen Fiskalpakt, den er mindestens um einen Wachstumspakt ergänzt haben möchte. Neben dem, wie der britische Guardian schreibt, Nervenkrieg mit Griechenland, eröffnete die Bundesregierung denn auch gleich den Disput mit dem designierten Präsidenten Frankreichs. Selbst dieser soll, darin ist man sich mit dem Vorsitzenden der Eurogruppe Juncker einig, gemaßregelt und auf Kurs gebracht werden. Wir haben klare Verabredungen in Europa, stellte Bundesfinanzminister Schäuble fest. Und diese seien unabhängig von Wahlen gültig, wie er gebieterisch betonte. Auch Merkel bekräftigte, dass für sie der Fiskalpakt nicht zur Disposition stehe. Der Widerspruch aus Frankreich ließ nicht lange auf sich warten. Wir waren nicht bei der Wahl, damit es eine EU-Präsidentin namens Angela Merkel gibt, die allein über das Schicksal aller anderen entscheidet, empörte sich der Sprecher der französischen Sozialisten, Benoît Hamon. Immer deutlicher wird, dass das Fortschreiten der Krise auch den europäischen Demokratien Schaden zufügt. Wo wirtschaftliche Instabilität um sich greift, ist eine harte Hand gefragt. Die Möglichkeiten des Durchgreifens sind in demokratischen, zumal föderalen Ordnungen freilich begrenzt. Deshalb simuliert man die notwendige Autorität, indem man die Beteiligten auf eine gemeinsame Linie verpflichtet. Dieser Raison sollen sich nicht nur Tsipras und Hollande, sondern zumal deren Wählerschaft unterordnen. Für unterschiedliche Auffassungen, die den Konsens der Autoritären aufweichen könnten, ist da kein Platz. Ein demokratischer Ausnahmezustand sozusagen. Dabei haben die Strategen des Sparkurses, die sich auf die Mär der Alternativlosigkeit stützen, nicht einmal wirtschaftliche Erfolge zu verbuchen, die eine solche Einengung rechtfertigen könnten. Ganz im Gegenteil. War die Schuldenquote in den kriselnden Euro-Ländern zwischen 2000 und 2007 weitgehend konstant oder sogar rückläufig, explodierte sie seit dem Krisenjahr 2008. Wenn auch ein krisenbedingter Rückgang des Bruttosozialprodukts statistisch eine höhere Schuldenquote zur Folge hat, so kommt man nicht umhin festzustellen, dass die zunehmende Überschuldung der Staatshaushalte zu einem großen Teil das Resultat der Bankenrettungen, Kreditzusagen und Stützungsmaßnahmen ist, mit denen man ab 2008 der Krise begegnete. Die folgenden Austeritätsprogramme sind gewissermaßen die erste Rückzahlungsrate für jene kostspieligen Maßnahmen. Gleichzeitig bereiten sie den Boden für den nächsten Krisenschub. So vermeldeten die Statistikämter einen Rückgang der Industrieproduktion in Italien um 6, in Griechenland um 9 und in Spanien gar um 10% im Vergleich zum Vorjahresmonat. Selbst beim Musterschüler Portugal, das die Sparauflagen bisher alle erfüllt hat, ging der EU-Frühjahrsprognose zufolge die Wirtschaftsleistung weiter zurück. Kaum zu ermessen sind die sozialen Auswirkungen der bisherigen Krisenpolitik, wie insbesondere das Beispiel Griechenlands zeigt. Das Land meldet mittlerweile eine Arbeitslosenquote von 23%, bei Jugendlichen liegt sie gar bei 54%. Zudem stieg im vergangenen Jahr die Zahl der Obdachlosen um 20% an. Allein die kirchliche Armenhilfe gibt täglich 250.000 Mahlzeiten an Bedürftige aus. Nicht zuletzt ist die Selbstmordrate in den vergangenen beiden Jahren um mehr als 40% gestiegen. Besserung und ein wirtschaftlicher Aufschwung sind nicht in Sicht. Vor diesem Hintergrund kommt die scheidende Entwicklungsministerin Anna Diamantopoulou zu einem dramatischen Urteil. Es ist wie ein Krieg, wenn ein Land in 18 Monaten 20% seines Bruttoinlandsprodukts verliert. Es ist wie ein Krieg, wenn in europäischen Großstädten wieder Verpflegungsrationen verteilt werden müssen. Wenn Tsipras in dieser Situation die Sparauflagen zurückweist und die Einsetzung einer internationalen Kommission fordert, um zunächst zu ermitteln, woher die Schulden kommen und wer von ihnen profitiert, könnte man eigentlich wenig dagegen einzuwenden haben. Ungeachtet dessen gelten seine Forderungen hierzulande als populistisch. Ja. ähnliche Vorwürfe muss sich auch Hollande gefallen lassen. Ihm wird vorgehalten, mit sozialistischen Wahlgeschenken um Stimmen geworben zu haben, die nun andere zahlen müssten. Dabei befinden sich die beiden Politiker durchaus in bester Gesellschaft. Dazu zählt nicht nur der Investmentmogul George Soros, der jüngst der Europäischen Union einen Zusammenbruch im Stil der Sowjetunion prognostizierte, sollte diese weiter ihr Heil in einem radikalen Sparkurs suchen. Auch der Wirtschaftsnobelpreisträger Paul Krugman wird nicht müde zu betonen, dass Europa mit dem jetzigen Kurs ökonomischen Selbstmord begehe. Es könnte auch ein politischer Selbstmord werden. Drohen die sozialen Verwerfungen der Krise zudem politische Instabilität zu erzeugen. Seit dem Wahlsieg Hollandes wird in Europa zwar vermehrt über Wachstumspolitik gesprochen, so ist ein EU-Wachstumspakt, der die Sparpolitik ergänzen soll, im Gespräch. Sonderlich effektiv dürfte diese allerdings nicht ausfallen. Eine stärkere Belastung der Haushalte oder schuldenfinanzierte Investitionen sind nach wie vor tabu. Sollte sich die Krisendynamik also fortsetzen, wird die Frage in den Vordergrund rücken, wie gesellschaftliche Stabilität herzustellen ist. Bereits jetzt ist eine deutliche Verachtung demokratischer Prozesse in Europa zu beobachten, die sich, wie im Falle Griechenlands, sogar in unverhohlenen Vorschlägen äußert, dort ein Protektorat zu errichten. Zugleich reagieren die Regierungen immer unduldsamer auf Proteste und Widerspruch. Während etwa in Deutschland die Blockupy-Proteste verboten wurden, erwägt man in Italien gar den Einsatz der Armee bei Protesten. Besorgniserregend sind auch die Nachrichten aus Spanien, wo verschiedene Gewerkschaften von einer Repressionswelle im Zuge des Generalstreiks Ende März 2012 betroffen sind. Eine generelle Einschränkung der Gewerkschaftsrechte wird derzeit vielerorts in Europa diskutiert. Nicht zu vergessen ist die extreme Rechte, die auf ihre Chancen lauert. Und die wachsen in der Regel dort, wo soziale Verwerfungen und politische Instabilität zunehmen. Die Stärke dieser Kräfte besteht in Krisensituationen gerade darin, vermeintlich die Interessen sowohl von Deklassierten als auch von Privilegierten bedienen zu können. Das berüchtigte Bündnis aus Mob und Elite. Den einen versprechen sie Schutz durch die nationale Gemeinschaft, den anderen Stabilität durch autoritäre Regierungsformen. Ob die extreme Rechte in Europa weiter erstarkt, wird deswegen davon abhängen, ob die linken Kräfte in Europa den Betroffenen der Krisenpolitik ernsthaft etwas bieten können. Damit kommt auch Hollande eine besondere Verantwortung zu, Erfolge in der Krisenbewältigung zu erzielen und nicht zu enttäuschen. Doch einer separaten Wachstumspolitik Frankreichs sind Grenzen gesetzt. Nicht nur sind Hollandes geplante Maßnahmen ohnehin bescheiden, zu nennen wäre etwa die Schaffung neuer Stellen im öffentlichen Dienst oder eine Millionärssteuer. Er muss sich zudem hüten, durch allzu weitreichende Maßnahmen von den internationalen Märkten abgestraft zu werden. Ganz davon abgesehen, dass auch eine keynesianische Wachstumspolitik keineswegs die Krisenhaftigkeit des Kapitalismus löst. Mai 2012. Wahlen können etwas ändern. Vom Ausgang der griechischen Parlamentswahl am 17. Juni 2012 hängt sogar die Zukunft der Eurozone ab. Den Umfragen zufolge könnte das linke Parteienbündnis Syriza zur stärksten Fraktion werden. Sollte dessen Vorsitzender Alexis Tsipras eine Regierung bilden, wird die Koalitionsvereinbarung eine Ablehnung der bisherigen Sparpolitik beinhalten. Die deutsche Regierung, ansonsten gesprächsbereit gegenüber jedem Diktator, lehnt Verhandlungen mit einer demokratisch legitimierten griechischen Regierung strikt ab. Beim vergangenen G8-Treffen drang US-Präsident Obama einmal mehr vergeblich auf die Abkehr von einer Sparpolitik, die nicht nur Südeuropa in die Rezession treibt, sondern auch zu einer weiteren globalen Finanzkrise führen könnte. Doch womit sollte er den allzu solventen Deutschen drohen? Nur die griechische Regierung hat ein Druckmittel. Syriza befürwortet den Verbleib in der Eurozone und hinauswerfen kann man die Griechen auf legalem Weg nicht. Die Gläubigerstaaten und Institutionen können zwar ihre Zahlungen stoppen und so einen unkontrollierten Bankrott herbeiführen, dann aber werde es auch schwer für den Rest von Europa, weil der Euro zusammenbrechen wird, warnte Tsipras. Die von der britischen Tageszeitung The Guardian zitierte Schätzung eines Experten, dass eine Staatspleite Griechenlands $1 Billion kosten würde, ist möglicherweise noch zu optimistisch. Steigende Zinsen für die Anleihen südeuropäischer Staaten würden die Schuldenzahlung erschweren. Zu erwarten ist auch eine Kapitalflucht, die die Rezession verschärfen würde. Es ist fraglich, ob das europäische Bankensystem, das bereits im Herbst 2011 einem Kollaps sehr nahe war, wie der Exekutivdirektor der Europäischen Zentralbank jüngst gestand, ein solches Desaster überstehen würde. In der Spieltheorie bezeichnet man diese Situation als Chicken Game. Zwei Autofahrer rasen aufeinander zu. Verlierer ist, wer zuerst ausweicht. Weicht keiner aus, sind allerdings beide tot. Und weiterhin verbreiten deutsche Politiker wie Finanzminister Schäuble die realitätsferne Behauptung, ein griechischer Staatsbankrott sei keine große Sache. Griechenland aber muss den Crash riskieren, um dem Ruin zu entgehen. Syriza hat einen moderaten Plan vorgelegt. Die Schuldenrückzahlung soll zeitweise ausgesetzt und die Gesamtsumme, die höher ist als zu Beginn der sogenannten Griechenlandhilfe, auf ein bezahlbares Maß reduziert werden. Welche Zugeständnisse Tsipras machen würde, hat er bereits angedeutet. Wir wollen die europäische Solidarität nutzen, um die Basis für langfristige Reformen zu schaffen. Maßnahmen wie eine Flexibilisierung des Arbeitsmarkts und eine Erhöhung des Rentenalters kann eine linke Regierung am besten durchsetzen. Auch auf diese Weise würden die Lohnabhängigen für die Krise zahlen, wenngleich in kleineren Raten. Überdies besteht nicht nur in Griechenland die Gefahr, dass Maßnahmen zur Erhöhung der Wettbewerbsfähigkeit als Preis für die Abkehr von der rigiden Sparpolitik akzeptiert werden. Die deutsche Regierung zu einer Änderung ihrer Politik zu zwingen, wäre dennoch ein erster Erfolg, der letztlich auf den Protesten und der Verweigerung großer Teile der griechischen Bevölkerung beruhen würde. Das Land lebt über seine Verhältnisse, die Schulden wachsen stetig, doch skrupellose Politiker geben das Geld weiterhin mit vollen Händen aus. Hauptsache, die Party kann weitergehen. Warum aber sollen wir alle für das Lotterleben aufkommen, fragte Thilo Sarrazin in einem Interview mit der Frankfurter Allgemeinen Zeitung und meinte damit ausnahmsweise nicht die Südeuropäer, sondern die verschwenderischen Berliner. Die Hauptstadt sei das Griechenland unter den Bundesländern, das seit Jahrzehnten durch den Finanzausgleich unterstützt wird. Ein ordnungspolitischer Fehler sei das, ist Sarrazin überzeugt. Es gebe keinen ökonomischen Grund, warum fleißige Schwaben oder Bayern die faulen Berliner mitfinanzieren sollen. Von den neuen Bundesländern ganz zu schweigen. Ganz ähnlich verhalte es sich, so Sarrazin, mit der Eurozone. Von den Problemen mit dem Länderfinanzausgleich könne man etwas über die Schieflagen in Europa lernen. Auch diese seien entstanden, weil reiche Staaten, allen voran Deutschland, den Schuldendienst der weniger wettbewerbsfähigen Länder finanzieren. Möglich wurde dieser Weg in die Hölle durch den Euro. Die starken Länder müssen für die schwachen Mitglieder zahlen, die wiederum unter rigiden Sparprogrammen leiden. Niemand habe Vorteile durch die gemeinsame Währung. Daher: Europa braucht den Euro nicht. Eine Aussage, die wohl alle Euroskeptiker unterschreiben würden, wie etwa der Ökonom Wilhelm Hankel oder der emeritierte Wirtschaftswissenschaftler Joachim Starbatty, die im Mai 2010 gegen die Griechenland-Kredite vor dem Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe geklagt hatten. Ebenso wie Sarrazin kritisieren sie, dass der Euro den wirtschaftlich schwachen Euro-Staaten ermöglicht habe, zu einem historisch niedrigen Zinssatz Kredite aufzunehmen. Dadurch seien in Spanien, Griechenland oder Irland ungeheure Spekulationsblasen entstanden, vor allem im Bau- und Immobiliensektor. Zugleich hätten sich diese Länder hohe Lohnsteigerungen genehmigt, was ihre Konkurrenzfähigkeit zusätzlich herabgesetzt habe. Mit der Finanzkrise endete die Ära der billigen Zinsen. Seitdem fühlen sich die Euroskeptiker in ihren Prognosen bestätigt. Souveräne Nationalstaaten können auf solche Situationen reagieren, indem sie ihre eigene Währung abwerten und damit die einheimischen Waren wieder billiger und international konkurrenzfähiger machen. In der Eurozone bleibt den Staaten allerdings nichts anderes übrig, als eine innere Abwertung durchzuführen. Löhne und Preise müssen sinken. Ein Kardinalfehler der Regierungen der Eurozone besteht aber nach Meinung der Euroskeptiker vor allem darin, dass sie gegen die No-Bailout-Klausel verstoßen haben. Demnach dürfen Mitglieder der Währungsunion eigentlich nicht für die Schulden der anderen haften. Und nichts fürchten die Euroskeptiker mehr als eine Art Länderfinanzausgleich auf europäischer Ebene. Am Ende müsse die Bundesregierung für griechische oder spanische Schulden aufkommen und damit letztlich den Traum vom Leben in der Hängematte aus deutschem Steuergeld finanzieren, wie in einem Kommentar in der Tageszeitung Die Welt kürzlich zu lesen war. Um diesen Albtraum zu beenden, verlangen die Euroskeptiker das unverzügliche Ende der Hilfszahlungen an die Krisenstaaten. Selbst der rigide Fiskalpakt und die sogenannte Schuldenbremse, die Bundeskanzlerin Merkel in der Eurozone durchgesetzt hat, beeindrucken die Euroskeptiker wenig. Solche Abkommen seien das Papier nicht wert, auf dem sie stehen, meinte etwa der Ökonom Wilhelm Nölling. Dass ein gehärteter Fiskalpakt die deutschen und europäischen Interessen besser schützen kann, ist nichts als eine Illusion. Stattdessen fordert er, dass nur die wirtschaftlich starken Länder den Euro behalten. Die anderen Länder sollten ihre alten Währungen wieder einführen. Dann könnten sie auf Basis von Währungswettbewerb abwerten und damit wirkungsvoll auf Krisen reagieren. Das bedeutet allerdings nichts anderes, als dass Griechenland, wahrscheinlich Spanien, Italien und vielleicht sogar Frankreich den Euroraum verlassen müssten. Übrig bliebe dann eine Art E-Mark mit Deutschland und Österreich, der sich vielleicht noch Finnen und Niederländer anschließen dürfen. Erstaunlicherweise machen sich die konservativen Euroskeptiker wenig Gedanken darüber, was eine solche nationale Restauration für die deutsche Wirtschaft bedeuten könnte. Bislang profitierten deutsche Unternehmen in hohem Maße von der gemeinsamen Währung. Nicht nur die geringen Lohnzuwächse, sondern auch der niedrige Eurokurs ermöglichten über Jahre hinweg den deutschen Exportboom. Gäbe es die Griechen nicht, müsste der Verband der deutschen Industrie sie wohl erfinden. Zerbräche jedoch der Euroraum, So würde eine solitäre deutsche Währung stark aufgewertet. Und offenbar glauben nur Nationalisten wie Sarrazin, dass Made in Germany in aller Welt überzeugt, unabhängig davon, was die Produkte tatsächlich kosten. Wer einen Audi oder Mercedes in Beijing oder Boston kaufen möchte, wird es sich aber vermutlich noch einmal überlegen, wenn das begehrte Fahrzeug plötzlich doppelt oder dreimal so teuer ist wie noch kurz zuvor. Eine ähnliche Erfahrung hat gerade die Schweiz gemacht. Angesichts der Eurokrise ist seit 2010 immer mehr Kapital auf die Konten eidgenössischer Banken geflossen. Der Franken verteuerte sich dermaßen, dass die Schweizer Wirtschaft um ihre Exporte fürchtete. In einer vorübergehenden Aktion koppelte die Schweizer Nationalbank ihn daher im Jahr 2011 an den kriselnden Euro. Deutschland würde im Falle eines Zusammenbruchs der gemeinsamen Währung eine solche Entwicklung in einem viel größeren Ausmaß treffen. Unklar sind auch die geopolitischen Folgen. Sarrazin rechnet beispielsweise vor, dass die deutschen Exporte vor allem bei den asiatischen Schwellenländern rapide wachsen würden, weswegen der Euroraum zu vernachlässigen sei. Sind also künftig nicht mehr Großbritannien und Frankreich die bevorzugten deutschen Partner, sondern China und Aserbaidschan? Das betriebswirtschaftliche Kalkül der Euroskeptiker schert sich jedoch kaum um die politischen Folgen. Nicht zufällig erklärt Sarrazin verächtlich, der Euro sei nur als eine Art Schuldenerlass für den Holocaust zu verstehen. Und für solche Sentimentalitäten habe er nichts übrig. Die Denkweise passt zum Selbstbild eines souveränen deutschen Nationalismus, der sich seine Bündnispartner nach ökonomischem Nutzen wählt und sich um Verpflichtungen aus der Vergangenheit nicht kümmert. Chauvinistische Ideologien sind mittlerweile in ganz Europa verbreitet. Ob die wahren Finnen, die Schwedendemokraten oder die niederländischen Liberalen, sie alle eint der Unwille, für die Schulden der schwächeren Staaten aufzukommen. Mit einer Renaissance des alten Nationalstaates können sie hingegen gut leben. Nur in Deutschland organisieren sich die Euroskeptiker bislang noch nicht parteipolitisch, trotz Versuchen wie dem des ehemaligen BDI-Präsidenten Henkel. Dennoch stoßen diese Ansichten in der Öffentlichkeit auf breite Zustimmung. Umfragen zufolge sind die Deutschen mehrheitlich für einen Ausschluss Griechenlands aus der Eurozone. Und wenn die Griechen untergehen, dann ist es ihr Problem. Erst muss es schlechter werden, damit es besser wird. Davon sind die Euro-Kritiker überzeugt. Schon nach wenigen Jahren, erklärt beispielsweise Nölling, könnten sich Staaten wie Griechenland wieder erholen. Was in der Zwischenzeit geschehen würde, ist allerdings sein Geheimnis. Zunächst brechen die Banken ein, dann gibt es massive Probleme bei der Versorgung. Mit der Einführung der Drachme schnellt die Inflation in die Höhe. Die Auszahlung von Löhnen und Gehältern kann nicht mehr garantiert werden. Selbst wenn die EU Griechenland weiterhin finanziell unterstützt, wird der Lebensstandard um Jahrzehnte zurückgeworfen. Die Euroskeptiker propagieren de facto ein Szenario, das den Folgen eines verlorenen Krieges gleichkommt. Nur mit dem Unterschied, dass keine Panzer rollen. Interessant ist dabei die Frage, wie die Griechen auf den Ausschluss reagieren. Einen Vorgeschmack bot die Flüchtlingsdebatte im Zusammenhang mit den Revolten in den arabischen Staaten. Die tausenden Migranten, die in Italien landeten, lösten eine hysterische Diskussion darüber aus, ob in Bayern und Österreich wieder Grenzkontrollen erfolgen sollen. Man kann sich lebhaft vorstellen, welche Hetze sich Bahn bräche, wenn sich plötzlich Zehntausende Griechen auf den Weg nach Norden machen, weil in ihrem Land die Wirtschaft zusammenbricht. Niemand weiß zudem, welche Auswirkungen eine griechische Staatspleite auf die anderen südeuropäischen Krisenstaaten hätte. Die Risikoabschläge auf italienische und spanische Staatsanleihen sind bereits jetzt so hoch, dass sich die Länder kaum mehr refinanzieren können. Eine weitere Panik an den Finanzmärkten werden sie kaum überstehen. Die Euroskeptiker nehmen zumindest implizit einen despotischen Armutskapitalismus in Kauf, der nicht erst jenseits des Mittelmeers angesiedelt ist, sondern bereits hinter den Alpen beginnt. Noch ist unklar, ob sich die Euro-Regierungen angesichts der Risiken tatsächlich dazu entschließen, den Griechen die Hilfen zu verweigern, falls sie bei den Wahlen für die falschen Parteien stimmen. Viel Spielraum gibt es nicht. Die rigide Sparpolitik der Bundesregierung hat mittlerweile eine Eigendynamik genommen, die das Scheitern des Euro, so wie es die Skeptiker erwartet haben, noch beschleunigt. Wer aber am Ende verliert, ist noch nicht ausgemacht. Zerbricht der Euro, so geraten auch deutsche Unternehmen in Schwierigkeiten. Dann sind im wirtschaftlich stärksten Land Europas wieder neue Verteilungskämpfe angesagt. Euroskeptiker wie Sarrazin sind darauf schon vorbereitet. Sie können dann fordern, den Länderfinanzausgleich endlich abzuschaffen. Nach den Wahlen in Griechenland und Frankreich sind sich viele Kommentatoren hierzulande einig. Europa erlebe gerade einen Linksruck. Die europäische Sparpolitik, die vor allem den Menschen im Süden der Eurozone soziale Zumutungen ohne Ende beschert, habe eine Rebellion gegen die ökonomischen Sachzwänge ausgelöst. François Hollande sei dabei der wichtigste Hoffnungsträger. Was auf den ersten Blick nach einer guten Nachricht klingen mag, hat allerdings einen Haken, denn der Linksruck an der Wahlurne geht mit einer Renaissance nationalistischer Vorstellungen einher. Angesichts des Scheiterns der gemeinsamen Währung wäre eigentlich etwas anderes geboten. Eine auf dem gemeinsamen Kampf gegen den Irrsinn der Krisenverwaltung beruhende Solidarisierung unter den Europäern, eine genuin antikapitalistische Neubestimmung des europäischen Gedankens. Ob es dazu noch kommt, bleibt abzuwarten. Fest steht jedenfalls, dass einstweilen ein linker Neonationalismus weit größeren Einfluss hat. Zu dessen Vordenkern gehört der französische Intellektuelle Emmanuel Todd, der kürzlich vom Nachrichtenmagazin Der Spiegel interviewt wurde. Todd ist ein Unterstützer von Hollande und seine Ansichten dokumentieren, welcherlei Krisenverarbeitungsideologie sich derzeit zusammenbraut. Der Euro figuriert bei Todd als Meisterirrtum der herrschenden Eliten und als Zombie, von dem diese sich nicht lösen wollten. Nicht nur müsse sich Europa von der gemeinsamen Währung emanzipieren, auch 6 Jahrzehnte deutsch-französische Annäherung werden zur Illusion erklärt, von der man sich dringend verabschieden müsse. Eine gütliche Trennung des deutsch-französischen Paars sei unumgänglich. Nur so lasse sich das aus dem Zusammenstoß von zwei Kulturen resultierende Elend Europas beenden. Frankreich und die südlichen Länder Europas hätten nur dann eine ökonomische Zukunft, wenn sie sich von der unsäglichen, autoritären deutschen Wirtschaftskultur distanzieren, die im Widerspruch zum republikanischen französischen Ideal mit seinem universalistischen Menschenbild von der Gleichheit aller stehe. Die Kulturalisierung der inneren Widersprüche des kapitalistischen Weltsystems ist keine Erfindung Todds. Sie hat gerade in Europa, weit über das rechte und konservative Lager hinaus, eine lange Tradition. Auch in der Linken ist sie der beliebteste Ersatz für eine ernsthafte Kapitalismuskritik. Der Part des kulturell definierten Bösen, das angeblich der Verwirklichung einer Marktwirtschaft mit menschlichem Antlitz im Wege steht, war allerdings bisher immer mit den USA bzw. der angelsächsischen Kultur des totalen Marktes besetzt. Deutschland dagegen galt mit seiner Tradition eines rheinischen Kapitalismus als Teil der Achse des marktwirtschaftlich Guten. Dass neuerdings der hässliche Deutsche das Feindbild USA ablöst, spiegelt auf verquere Weise den Verlauf wider, den der Krisenprozess seit 2009 genommen hat. Die Eurozone steht 10 Jahre nach der Erstausgabe von Euromünzen und Banknoten vor einer Zerreißprobe. Die inneren Widersprüche des kapitalistischen Weltsystems, die Griechenland, Deutschland, Frankreich und andere Länder zur Flucht in eine Gemeinschaftswährung bewegten, zerstören inzwischen deren Grundlage. Erhöhte sich die Staatsverschuldung weltweit so schnell wie noch nie. Für immer mehr Länder wurde die Refinanzierung zum Problem, auch in Europa. Diese allgemeine Entwicklung trifft verschiedene Länder der Eurozone in höchst unterschiedlicher Weise. Griechenland und Spanien hatten bis 2007 erheblich von der Einführung der gemeinsamen Währung profitiert. Dank dem Euro konnten sich in diesen Ländern sowohl private Unternehmen als auch die öffentliche Hand zu weit günstigeren Konditionen Geldkapital beschaffen, als das mit einer eigenen, von Abwertung bedrohten Währung möglich gewesen wäre. Das Blatt hat sich inzwischen gewendet. Angesichts hochschnellender Verschuldungsquoten gewähren die internationalen Finanzmärkte Staaten wie Griechenland oder Spanien nur noch dann zu erträglichen Zinssätzen Kredite, wenn ihnen die europäischen Partner Kreditfähigkeit leihen und de facto deren Staatsschulden sukzessive mit übernehmen. Genau darum geht es in den diversen sogenannten Rettungspaketen, die seit 2010 beschlossen wurden. Und auch diese Weitergabe von Kreditwürdigkeit funktioniert nur, weil die Europäische Zentralbank gleichzeitig im großen Stil von den Finanzmärkten verschmähte Staatspapiere aufkauft, also als Bad Bank agiert. Deutschland hat seit 2009 eine Sonderentwicklung durchgemacht. Nachdem der Kriseneinbruch vom Herbst 2008 die deutsche Konjunktur ihrer extremen Exportabhängigkeit wegen besonders heftig getroffen hatte, profitierte der Standort Deutschland umgekehrt wie kein anderer von den rund um den Globus aufgelegten Konjunkturprogrammen und der allgemeinen Verschuldungsfreude. Selbst Chinas Außenhandelsüberschüsse sind seit 2009 stark geschrumpft. Deutschland konnte seine noch ausbauen. Und das machte dieses Land fürs Erste zu einer Art Insel der Seligen im allgemeinen Krisentrubel. Die auf der beschleunigten Verschuldung der Partnerländer beruhende Exportkonjunktur versetzte die Regierung unter Angela Merkel in die Lage, kurzfristig die Neuverschuldung sogar erheblich zu drosseln und sich als Stabilitätswächter zu gerieren. Die Kombination aus allgemeiner Krise und deutscher Sonderkonjunktur machte Deutschland darüber hinaus vorübergehend zum neuen Liebling der Finanzmärkte, was zusätzliche Wachstumsimpulse brachte. Diese spezifische Konstellation wird mit dem Fortgang des Krisenprozesses wieder verschwinden. Etwas näher betrachtet ist sie bereits in Auflösung begriffen. Und zwar von zwei Seiten. Zum einen ist die den europäischen Partnerländern aufgenötigte Sparpolitik längst dabei, die deutsche Exportkonjunktur gerade auf ihrem wichtigsten Markt abzuwürgen. Im ersten Quartal 2011 wuchs das deutsche Bruttoinlandsprodukt mit einem Rekordwert von 5%, im zweiten Quartal waren es nur noch 1,5%. Und auch die bislang komfortable Position Deutschlands auf den Geld- und Kapitalmärkten ist keineswegs in Stein gemeißelt. Allein schon die de facto Vergemeinschaftung der Schulden der Partnerländer muss spätestens dann auf die Kreditwürdigkeit Deutschlands zurückschlagen, wenn nicht nur für das relativ kleine Griechenland Schuldenschnitte nötig sind, sondern auch für Italien oder Spanien. Emmanuel Todd macht die deutsche Kultur des Wettbewerbs, der Konkurrenz und des Leistungsdrucks für die Krise verantwortlich, während er die französische Kultur der Gleichheit zur Rettung der Welt berufen wähnt. Diese Krisenerklärung hat zwar nur eine kurze, gerade mal 2 Jahre währende Etappe des Krisenprozesses vor Augen, spitzt sie aber zu einem Clash of Cultures, einem Aufeinanderprall unvereinbarer und im Wesen der Völker verankerter Wirtschaftskulturen zu. Wichtiger als diese Diskrepanz ist aber ein weiterer Aspekt. Die innereuropäischen Verwerfungen sind keineswegs das Produkt irgendwelcher nebulösen Wirtschaftskulturen, auch wenn konservative und linke Ideologen diese ständig mit unterschiedlichen Vorzeichen herunterleiern. Die Konflikte entspringen vielmehr der Funktionsteilung innerhalb eines verrückten Krisenverwaltungssystems. Das gilt gerade für die merkwürdige Mischung aus Sparankündigungspolitik einerseits und auf beschleunigter Verschuldung beruhender Wachstumspolitik andererseits, die den realen ökonomischen Bezugspunkt des aktuellen Deutschland-Bashing in Europa bildet. Die internationale Krisennotverwaltung steht seit dem Herbst 2008 vor einer höchst paradoxen Aufgabe. Zwar müssen die Staaten mehr denn je Kredite aufnehmen, denn allein so lässt sich die große Entwertung des fiktiven Kapitals aufschieben und der kapitalistische Laden in Gang halten. Gleichzeitig sind die kapitalistischen Kernstaaten zur Sicherung ihrer Kreditwürdigkeit aber genötigt, Sparwillen zu simulieren. Diese durch das kapitalistische Gesamtsystem gesetzten unvereinbaren Vorgaben wurden in den vergangenen Jahren durch eine naturwüchsig entstandene internationale Arbeitsteilung provisorisch zur Deckung gebracht. Die USA übernahmen die expansive Ausgabenpolitik, während Merkel, gestützt auf Deutschlands vorübergehende Sonderkonjunktur, der Gegenpart zufiel. Auch eine Simulationspolitik fordert reale Opfer. Als Inkarnation des Sparwillens war Merkel Deutschland maßgeblich daran beteiligt, dass zwecks Erhalt der kollektiven Kreditwürdigkeit die Vergemeinschaftung der südeuropäischen Schuldenlast an die Bereitschaft der dortigen Regierungen gebunden wurde, ihre Länder ins Massenelend zu stürzen. Der Aberwitz dieser Politik ist radikal zu kritisieren. Und jeder soziale Widerstand ist angesichts der Verarmung der südlichen Staaten der Eurozone gerechtfertigt. Gerade deswegen ist die Verharmlosung dieses Systemirrsinns zu einem spezifisch germanischen Irrsinn aber verheerend. Das Schicksal des deutschen Standorts leidet unter der Polemik gegen Deutschland nicht. Für die Entwicklung einer antikapitalistischen Perspektive jedoch ist diese Wendung äußerst kontraproduktiv. Emanzipation lässt sich nur transnational denken oder gar nicht. Juni 2012. Der Franzose ist bekanntlich sinnlichen Genüssen ergeben und ein oberflächlicher Denker. Deshalb kann er den tieferen Sinn der deutschen Politik nicht verstehen, will aber von unseren Ersparnissen seiner geliebten Seidenstrümpfe kaufen. Doch damit ist der welsche Taugenichts noch nicht zufrieden. Während er an seinen Froschschenkeln nagt, denkt er unermüdlich darüber nach, wie er seinem fleißigen Nachbarn schaden kann. So gesehen erfüllt sich mit der Vergemeinschaftung der europäischen Schulden nun ein Projekt, das aus französischer Sicht schon immer eher gegen Deutschland gerichtet war als auf die Einigung des Kontinents. Nicolas Sarkozy glaubte, dem alten Ziel am besten zu dienen, indem er den Schulterschluss mit der deutschen Kanzlerin suchte. Hollande kehrt zu dem bewährten Prinzip zurück, die Deutschen zu schwächen, indem er ihre wirtschaftliche Stärke unterminiert, schreibt Jan Fleischhauer bei Spiegel Online. Es war nur eine Frage der Zeit, bis endlich auch über den Erbfeind mal wieder jemand sagt, was gesagt werden muss. wenn sich der dem Keynesianismus zuneigende französische Präsident François Hollande, der wirtschaftsliberale britische Premierminister David Cameron, US-Präsident Barack Obama, die chinesische Kommunistische Partei und jede andere bedeutende Regierung der Welt sowie außerhalb Deutschlands 99% der Experten sämtlicher Lehrmeinungen darüber einig sind, dass die deutsche Krisenpolitik desaströs ist, kann das schließlich nur eines bedeuten. Die Ausländer haben sich mal wieder gegen uns verschworen. Müssen wir uns das bieten lassen? Fragt Günter Lachmann in der Zeitung Die Welt. Natürlich nicht. Frau Merkel, lassen Sie sich nicht beirren und bleiben Sie eine kühle Physikerin der Macht. Man fühlt sich an das Urteil Tacitus über die Germanen erinnert. Starrsinn in falscher Sache nennen Sie Treue. Und man fragt sich, ob das Bedürfnis, endlich Rache für Versailles zu nehmen, nicht doch Einfluss auf die Europolitik hat. Allerdings hat die kühle Physikerin aus der Geschichte nichts gelernt. Es ist bekanntlich unklug, sich die gesamte Welt zugleich zum Feind zu machen. Diesmal aber stehen nicht einmal die Japaner an unserer Seite. Noch vor wenigen Monaten bekannte man sich dazu, schweren Herzens die Bürde der Führung in der EU auf sich zu nehmen, gestattete sich aber auch ein wenig Freude darüber, dass in Europa endlich wieder Deutsch gesprochen wird. Nun, da Paris befreit wurde, sind Klagen über die Perfidie des Franzosen und Durchhalteparolen zu vernehmen. Niemand spricht von Kapitulation, denn sollten sich die Sozialdemokraten vor den Karren der Reformverweigerer in den Krisenländern spannen lassen, grenzte dies an Vaterlandsverrat, stellte Dorothea Siems in der Zeitung Die Welt fest. Doch die publizistische Ardennenoffensive deutet auf Zweifel am Endsieg im Wirtschaftskrieg hin. Auch in schwerer Not weiß der Staatsmann, die Kontenance zu wahren. Die Lage sei sehr heikel, sagte Spaniens konservativer Ministerpräsident Rajoy im Juni 2012 und umschrieb damit diplomatisch die ausweglose Situation, in der sich das Land seit geraumer Zeit befindet. Seit 8 Monaten geht die Industrieproduktion kontinuierlich zurück. Im April lag sie um über 8% unter dem Wert des Vorjahresmonats. Die Arbeitslosenquote beträgt derzeit 25%. Unter Jugendlichen sogar über 50%. Nun eskaliert die Krise in der spanischen Finanzbranche. Am Wochenende nahm Spanien den europäischen Rettungsschirm EFSF in Anspruch. Bis zu 100 Milliarden Euro soll Spanien erhalten, um seine Banken zu sanieren. Bislang hatte die spanische Regierung diesen Schritt vehement abgelehnt, weil die EFSF-Kredite stets mit weitreichenden Auflagen verbunden sind, befürchtete Rajoy, dass das Land und vor allem seine Regierung dadurch enorm an Reputation verlieren würden. Die Flucht unter den Rettungsschirm erscheint als Eingeständnis, dass Spanien nicht mehr in der Lage ist, die Krise selbst zu bewältigen. Höchst unwahrscheinlich allerdings, dass Spanien sonst in absehbarer Zeit noch Kredite auf dem Finanzmarkt erhalten hätte. Dennoch bemühte sich die Regierung, die Entscheidung als Erfolgsnachricht zu verkaufen. Wir erhalten einen Kredit zu sehr günstigen Konditionen. Auf die Spanier selbst warten keine zusätzlichen Opfer, sagte nun der Wirtschaftsminister. Nur einen Tag später relativierte Ministerpräsident Rajoy die frohe Botschaft. Er sei überzeugt, dass die Wirtschaftsleistung des Landes weiter sinken werde. Die Arbeitslosenquote werde weiter steigen. Die Finanzhilfe werde Spanien aber vor dem kompletten wirtschaftlichen Niedergang retten und die Glaubwürdigkeit des Euro stärken. Immerhin konnte Rajoy erreichen, dass die Hilfe und die damit verbundenen Auflagen nur für den Bankensektor gelten. Das Geld fließt an den spanischen Rettungsfonds FORB, der es an die Geldinstitute verteilt. Im Gegenzug werden Vertreter der EU-Kommission, der Europäischen Zentralbank und des Internationalen Währungsfonds die Sanierung des Bankensystems überwachen. Deren Anwesenheit hatte Rajoy unbedingt vermeiden wollen. Zumindest kurzfristig konnte so der Kollaps der viertgrößten Wirtschaft im Euroraum verhindert werden. Zum ersten Mal wurden dabei die Maßnahmen des Rettungsfonds spezifisch auf die Finanzbranche beschränkt und nicht wie im Falle Griechenlands, Portugals und Irlands auf den gesamten Staatshaushalt angewandt. Weil aber noch gar nicht klar ist, wann und wie die Bankenkrise beendet werden kann, ergibt diese Maßnahme nur Sinn, wenn sie in einen größeren Kontext eingebettet ist. Andernfalls wird die nächste Rettungsaktion nicht lange auf sich warten lassen. Es ist daher möglich, dass die Hilfe für Spaniens Finanzsystem nur den ersten Schritt zur Schaffung einer europaweiten Bankenunion darstellt. Dann könnten die nationalen Banken bald unter einer europäischen Oberaufsicht stehen, die mit weitgehenden Eingriffsrechten ausgestattet wäre. Im Gegenzug würden die Euro-Staaten einen gemeinsamen Fonds auflegen, um in die Krise geratene Banken aufzufangen oder abzuwickeln. Davon gibt es in Spanien mehr als genug. So hat ein Stresstest im Auftrag des IWF ergeben, dass rund ein Drittel der nationalen Banken angeschlagen ist. Wie hoch der Anteil an faulen Krediten aus der Immobilienkrise tatsächlich ist, weiß vermutlich auch heute niemand genau. Staatlichen Schätzungen zufolge sind von den insgesamt 320 Milliarden Euro umfassenden Immobilienkrediten rund 180 Milliarden Euro problematisch. Die spanische Regierung reagierte lange Zeit nur zaghaft auf die Bankenkrise. Erst 2009 legte sie den Rettungsfonds FROB auf. Rund 10 Milliarden Euro flossen auf diese Weise in die spanische Finanzbranche. Insbesondere drängte die Regierung darauf, die Sparkassen rund um die marode Caja Madrid zu fusionieren, woraus Bankia als viertgrößtes Geldinstitut des Landes mit rund 10 Millionen Kundinnen und Kunden entstand. Allerdings änderte der Zusammenschluss nichts daran, dass Bankia in großem Umfang Kredite abschreiben musste. Um das Geldinstitut vor dem völligen Zusammenbruch zu bewahren, wurde es im Mai verstaatlicht und mit 4,6 Milliarden Euro unterstützt. Damit waren aber die Finanzierungsschwierigkeiten bei weitem nicht beseitigt. Wochenlang leugnete die spanische Regierung die Probleme bei Bankia, bis sie schließlich einräumen musste, dass in der Bilanz des Geldhauses 23 Milliarden Euro fehlen. Kurz darauf fiel Spaniens Börsenindex rapide, der Eurokurs sank und Investoren verkauften spanische Staatsanleihen. Es gibt eine erste Schätzung, dann eine zweite, eine dritte, eine vierte, kommentierte EZB-Präsident Mario Draghi das Vorgehen der Regierung Rajoy. Schlechter kann man die Dinge nicht angehen. Jetzt stufte die Ratingagentur Fitch spanische Staatsanleihen fast auf Ramschniveau herab. Die Regierung in Madrid stand in den vergangenen Monaten von zwei Seiten unter Druck. Einerseits musste sie die Bankenkrise bekämpfen, damit diese nicht außer Kontrolle geriet. Zugleich war sie aber dazu angehalten, die mit der Europäischen Union vereinbarten Sparziele zu erreichen. Im kommenden Jahr 2013 soll das Haushaltsdefizit nur rund 5% des Bruttoinlandsprodukts betragen. Es müsste fast halbiert werden. Beide Vorgaben widersprechen sich. Für die Bankenrettung musste die Regierung Geld ausgeben, das sie eigentlich einsparen sollte. Weil aber die Summe, die zur Sanierung der Finanzbranche nötig ist, die Kapazitäten des spanischen Bankenfonds sprengte, erhöhte sich der Druck, den Rettungsschirm in Anspruch zu nehmen. Mit Zahlungen des EFSF sind aber stets rigide Auflagen verbunden, wie sie derzeit in Griechenland, Portugal und Irland angewendet werden. Für den konservativen Ministerpräsidenten Rajoy war es vermutlich weniger eine Frage der Kontenance als eine des politischen Überlebens, ob er diese Hilfe in Anspruch nimmt. Dabei ist es mehr als zweifelhaft, ob die üblichen Sparvorhaben der sogenannten Troika sinnvoll sind. Die missliche Lage, in der sich Spanien momentan befindet, ist schließlich nicht exorbitanten Staatsausgaben geschuldet. In den vergangenen Jahren galt das Land als Musterschüler in der Eurozone, wenn es um die Haushaltsführung ging. Noch immer liegt die spanische Schuldenquote um rund 10% niedriger als diejenige Deutschlands. Tatsächlich ähnelt die spanische Entwicklung jener in Irland. Auch dort stürzte ein Immobiliencrash die Bankenbranche in die Krise, worauf sich die Regierung zu enormen Hilfszahlungen gezwungen sah. In der Folge geriet die Staatsverschuldung außer Kontrolle, worauf Irland unter den Rettungsschirm flüchten musste. Die erheblichen Kürzungen der öffentlichen Ausgaben, forciert durch die Vorgaben der Troika, verstärkten wiederum den wirtschaftlichen Niedergang. Diesem fatalen Kreislauf wollte die spanische Regierung eigentlich entkommen. Es ist ihr nur zum Teil gelungen. Nachdem sie nun die Hilfskredite für den Bankensektor akzeptiert hat, gibt es in der Euro-Krise eine kurze Atempause. Sie wird vermutlich aber nicht von langer Dauer sein. Mit Kontenance alleine ist Spanien jedenfalls kaum zu retten. Die große Katastrophe blieb aus. Griechen, Portugiesen und Spanier stürmten nicht zu den Banken, um ihre Konten aufzulösen. An den Börsen herrschte keine Panik und auch die wichtigsten Regierungsvertreter der Eurozone mussten keine schlaflosen Nächte auf Telefonkonferenzen verbringen, um Notstandspläne zu besprechen. Die Griechen hatten bei den Parlamentswahlen am Sonntag nicht, wie in Brüssel und Berlin befürchtet, für eine linke Regierung gestimmt. Nun scheint eine Koalition in Athen möglich, die sich an die Sparbeschlüsse halten will, zumindest bis zur nächsten Regierungskrise. Dabei jagte kurz vor den Wahlen eine Untergangsprognose die nächste. Wer den Griechen den Stecker zieht, provoziert den totalen Zusammenbruch der Eurozone, warnte etwa der US-Wirtschaftswissenschaftler Nouriel Roubini. Dann drohe eine Katastrophe wie in den 30er Jahren. Selbst die sonst eher betuliche Vorsitzende des Internationalen Währungsfonds, Christine Lagarde, prognostizierte ängstlich, dass die Frist für die Euro-Rettung nur noch wenige Monate betrage. Nach Ansicht des US-Wirtschaftsnobelpreisträgers Paul Krugman bedarf es gar einer völligen Katastrophe, damit sich in der Politik etwas bewege. Und so wie sich die Dinge in Europa entwickeln, könne diese Katastrophe schon hinter der nächsten Ecke lauern, schrieb er in seinem Blog für die New York Times. Dass der mögliche Zusammenbruch der Eurozone keine bloße Fiktion ist, zeigen die geplanten Notfallmaßnahmen. Demnach überlegten die Regierungen der Eurozone, die Abhebungen an Geldautomaten zu beschränken, Grenzkontrollen einzurichten und den Kapitalverkehr zu kontrollieren. Maßnahmen, wie sie in der Europäischen Union noch nicht vorgekommen sind. Die Bundesregierung hatte bis zuletzt klargemacht, dass sie in jedem Fall an den vereinbarten Sparzielen für Griechenland festhalten werde, koste es, was es wolle. Es könne nicht sein, dass diejenigen, die sich nicht an Abmachungen hielten, jeden anderen am Nasenring durch die Manege führen, wetterte Bundeskanzlerin Merkel. Die künftige griechische Regierung müsse sagen, jawohl, wir wollen uns an die Abmachungen halten. Das ist das Fundament, auf dem Europa nur gedeihen kann. Allerdings ist Merkel mittlerweile fast die einzige Politikerin, die nach dieser Maxime handeln will. Insbesondere auf dem G20-Gipfel im mexikanischen Los Cabos wird sie mit ihrem Befehlston keine Freunde finden. G20 20 meint diesmal 19 gegen eine, gegen Merkel, titelte die Zeitung Die Welt. Denn in Los Cabos werden die Politiker wieder aufeinandertreffen, die derzeit um die Deutungshoheit über die Krise ringen. Nach Meinung der Bundesregierung geht es vorwiegend um nationale Probleme. Vor allem die südlichen Staaten der Eurozone hätten zu lange über ihre Verhältnisse gelebt und müssten nun die Rechnung dafür bezahlen. Deutschland will deshalb unter allen Umständen verhindern, dass die Schulden vergemeinschaftet werden und insolvente Staaten wie Griechenland dann einfach weiter wirtschaften können wie bisher. Finanzielle Hilfe soll es daher nur unter strengen Auflagen geben, deren Einhaltung ständig überprüft wird. Erfolgreich war diese Strategie bislang nicht. Wegen der harten Sparmaßnahmen bricht in vielen Euro-Ländern die Wirtschaftsleistung ein, was die Defizite weiter wachsen lässt. Nach 4 Jahren der Rettung haben sich beispielsweise die griechischen Schulden mehr als verdoppelt. Dem Land geht es ökonomisch schlechter als je zuvor. Außerhalb Europas wird die von Deutschland verfochtene Politik daher als katastrophal angesehen. Insbesondere die US-Regierung versteht schon lange nicht mehr, warum die Deutschen so unbelehrbar wie stoisch ihr Sparkonzept verfolgen. Und so wird Präsident Barack Obama auch in Los Cabos wieder fordern, dass Europa auf die Krise mit ähnlichen Mitteln reagieren müsse, wie die US-Regierung 2008 nach dem Crash der Investmentbank Lehman Brothers. Damals versorgte die US-Zentralbank die Finanzmärkte mit billigem Geld und verhinderte damit einen Wirtschaftskollaps. Um die neu entstandenen Verbindlichkeiten sorgte sich in Washington niemand. Wenn die Wirtschaft wieder in Schwung kommt, werden die Schulden wieder abgebaut, lautet das Credo. Die US-Regierung hat allerdings den Vorteil, über die einzige Weltwährung zu verfügen. Sie kann sich über alle Maße verschulden, ohne dass ihre Kreditwürdigkeit ernsthaft darunter leidet. Obwohl das US-Haushaltsdefizit mittlerweile griechische Verhältnisse erreicht hat, ist der Zinssatz für US-Staatsanleihen ähnlich niedrig wie der für deutsche. Dennoch kommt auch die US-Ökonomie nur schleppend voran. Die Arbeitslosigkeit ist hoch, das Wachstum bescheiden. Obama spielt auf Zeit. Irgendwann, so das Kalkül, investieren die Unternehmer, erholt sich der Arbeitsmarkt, steigen die Steuereinnahmen wieder. Was aber, wenn das keynesianische Wirtschaftsmodell seine besten Zeiten bereits hinter sich hat? Wenn die Verschuldung nicht zu neuem Wachstum führt, sondern nur zu neuen Schulden? Bislang kann Obama noch auf den alten Kontinent und die verrückten Deutschen verweisen. Weil die Europäer ihre Krise mit den falschen Mitteln bekämpfen, kommen die Weltwirtschaft nicht in Schwung. Daher trete auch die US-Ökonomie auf der Stelle. Selten wurde die politische Entwicklung in Europa in den USA so genau verfolgt wie in den vergangenen Monaten im Frühjahr 2012. Über die griechischen Wahlen wird in den Hauptnachrichten berichtet. Zur spanischen Bankenkrise kommen Breaking News auf allen wichtigen Kanälen. Vielleicht beruhigt es Obama ein wenig, dass es in Europa, mit der Ausnahme Deutschlands, kaum noch Politiker gibt, die nicht eine gemeinschaftliche Bewältigung der Schuldenkrise fordern. Selbst der konservative spanische Ministerpräsident Rajoy, bislang vehementer Gegner jeglichen vermeintlich sozialistischen Gedankenguts, sprach sich für die Einführung von Eurobonds aus. Anders ließe sich die Krise nicht mehr bewältigen. Auch in Deutschland scheint allmählich ein Umdenken einzusetzen. Als nach dem Kollaps von Lehman Brothers viele europäische Banken in ernsthafte Schwierigkeiten gerieten, reagierte Merkel noch äußerst ungehalten auf einen französischen Vorschlag, einen gemeinsamen Bankenfonds einzurichten. Jedem sein eigener Scheiß, soll sie Informationen des französischen Satireblatts Le Canard Enchaîné zufolge erwidert haben. Einige Bankenkrisen und mehrere Rettungspakete später ist Merkel offenbar bereit, eine europäische Gemeinschaftshaftung zu akzeptieren. Allerdings nur unter der Voraussetzung, dass die Kontrolle des Finanzsektors und der Mittelverwendung auf die Euro-Ebene verlagert wird. Weil dieser Vorschlag vom neuen französischen Präsidenten Hollande unterstützt wird, ist es gut möglich, dass beim kommenden EU-Gipfel eine europäische Bankenunion gegründet wird. Es wäre ein Schritt in Richtung einer gemeinsamen Fiskalpolitik. Am Ende dieses Prozesses könnte dann eine Art europäischer Finanzminister stehen, der über die Kreditvergabe wacht, sobald die Euro-Staaten einen vereinbarten Ausgabenrahmen überschreiten. Die oberste Bankenaufsicht könnte dann die Europäische Zentralbank übernehmen. Es ist aber klar, dass die Bundesregierung einer solchen Entwicklung nur zustimmen wird, wenn die Aufsicht nach deutschen Maßstäben erfolgt. Wenn es überhaupt einen deutschen Plan in der Euro-Krise gibt, dann sieht er wohl vor, die Austeritätspolitik institutionell im Euro-Raum zu verankern, solange dies noch möglich ist. Denn auf Dauer, das zeichnet sich für die Bundesregierung ab, werden sozialdemokratische Maßnahmen wie Euro-Bonds kaum aufzuhalten sein, falls der Euro weiter bestehen soll. Die nächsten Krisen stehen jedenfalls schon bevor. In Spanien stiegen die Zinsen für Staatsanleihen in kaum mehr finanzierbare Höhen, nachdem die spanische Regierung Hilfe für die Banken in Anspruch genommen hat. Kaum jemand glaubt noch, dass sich das Land eigenständig aus der Rezession befreien kann. Und auch in Italien wird die Refinanzierung der Schulden immer schwieriger. Falls beide Länder den Rettungsschirm in Anspruch nehmen müssen, werden die Probleme mit Griechenland vergleichsweise schon fast bescheiden erscheinen. Vielleicht liegt die eigentliche Katastrophe eben darin, dass die Krise einfach immer weitergeht. Juni 2012. Wir wissen doch, dass es bei jeder Medizin auf die richtige Dosis ankommt, schwadronierte SPD-Chef Sigmar Gabriel gegenüber Spiegel Online. Das Medikament kann richtig und trotzdem tödlich wirken, wenn man zu viel davon verabreicht bekommt. Politik kann so einfach sein. Im Prinzip ist alles okay, aber wenn wir nicht aufpassen, kann alles ganz schnell den Bach runtergehen. Wir, das sind für gewöhnlich die Sozialdemokraten. Gabriels Metapher bezieht sich natürlich auf das Sparprogramm, das Bundeskanzlerin Angela Merkel Griechenland diktiert hat. Gabriels Mischung aus Zustimmung und Kritik würde andernorts als schizophren durchgehen. Im bundesdeutschen Politikbetrieb signalisiert der Vorsitzende der SPD damit aber Verantwortungsbewusstsein, also Staatstreue und gleichzeitig den besseren Durchblick. Merkel hat im Prinzip recht, zieht es aber zu rigoros durch. Das ist jene schon klassisch zu nennende sozialdemokratische Haltung aus dem Lehrbuch des aufgeklärten Marxisten-Leninisten. Die Vorgaben der herrschenden Politik werden anerkannt, aber sie müssen anders umgesetzt werden. Sonst verkehrt sich die Wirkung der Mittel in ihr Gegenteil und wird destruktiv. Das ist der Clou der SPD-Logik. Die Partei will zwar kaum etwas anderes als die Regierung, beziehungsweise, wenn sie selbst an der Macht ist, als die Vorgängerregierung, aber der Unterschied wird als einer ums Ganze dargestellt. Und das Ganze, um das es geht, ist die Einheit der Nation, die Garantie des sozialen Friedens. Im Falle Griechenlands drückt sich diese Logik so aus. Auch die SPD ist für die Beibehaltung der Auflagen, aber der Zeitraum, in dem Griechenland ihnen nachkommen muss, wird verlängert. Hinzu kommen die Forderungen nach einem Schuldenschnitt um bis zu 60% und um künftige Krisen, ja tatsächlich zu vermeiden, SPD-Jargon, die Einführung von Eurobonds und einer Finanztransaktionssteuer. Im Ringen um die Zustimmung zum EU-Fiskalpakt ist jetzt die schwarz-gelbe Regierung der SPD in diesen Punkten durchaus entgegengekommen. Auch die Kanzlerin kann sich mittlerweile mit einer stärker als bisher in die Finanzmärkte eingreifenden Steuer anfreunden. Die SPD feiert das als ihren Erfolg. Die Kanzlerin kann ihre Politik einmal mehr als ausgleichend und moderierend darstellen. Unentschieden. Gabriel träumt von einem sozialen Europa und hält sich auffallend stark mit patriotischem Vokabular zurück. Aber letztlich bedient er die nationalistischen Klischees. Wie soll ein Land, fragt er rhetorisch den Spiegel-Interviewer, in dem seit Jahrzehnten kein funktionierender Staat existiert, in kurzer Zeit eine Steuerverwaltung aufbauen? Vor Jahrzehnten existierte in Griechenland bekanntlich eine Diktatur. War das noch ein funktionierender Staat? Gabriel würde selbstverständlich so etwas nie behaupten wollen, aber ein Hauch von Ausnahmezustand schwingt in solchen gut gemeinten Stoßseufzern schon mit. Verräterisch klingen solche Äußerungen vor dem Hintergrund, dass dem angeblich nicht funktionierenden Staat einst der Zutritt zur Eurozone gewährt wurde und Griechenland etwa als Ausrichter der Olympischen Spiele sich längst in der Mitte der etablierten, unantastbaren Staatengemeinschaft wähnen konnte. Und wenn Gabriel über die zerstörerischen, raffgierigen, korrupten griechischen Regierungen schimpft und über die Oligarchen, denen die Deutschen und die Europäer in den letzten Jahrzehnten immer freundlich die Hände geschüttelt haben, könnte man ihn ja mal fragen, ob er sich erinnert, wie viele sozialdemokratische Händeschüttler sich darunter befanden. Aber das ist freilich eine weitere, schier unverwüstliche Stärke der SPD. Sie ist ewig jung. Kaum ist sie in der Opposition, nimmt man ihr die Ernsthaftigkeit ab, mit der sie gegen die Fortführung der Politik kämpft, die sie als Regierungspartei selbst betrieben hat. Das funktioniert bei ihrer Klientel, nicht weil diese so vergesslich ist, sondern weil die Sozialdemokraten ihr Handeln in letzter Instanz mit dem Wohl der Nation verknüpfen. Die Wählerschaft, wie auch die politische Konkurrenz, mag die SPD bisweilen hassen, aber man nimmt ihr ab, dass sie selbstlos handelt und einfach nicht anders kann, als das zu tun, was sie gerade tut. Dabei ist es egal, dass sich Gabriel in ein und demselben Interview widerspricht, sich deutlich zum Fiskalpakt bekennt, wenn auch erweitert um eine Investitionsperspektive, somit zum prinzipiellen Spardiktat, gleichzeitig aber ein demokratischeres Europa fordert und das Ganze mit einem markigen »Die Reichen werden reicher, die Armen ärmer«, das funktioniert auf Dauer nicht, garniert. Was der Inhalt der Demokratisierung ist, bleibt unklar. Die Verwirklichung dieser Visionen hat noch niemand erlebt. Was die Leute von der SPD erwarten, ist ihr heroisches Bekenntnis zum Sachzwang. Als Ironie der Geschichte folgt, dass die Siegerin am Ende dann doch wieder Angela Merkel heißt. Die übernimmt einfach einen Teil der Forderungen der SPD, ganz pragmatisch und unideologisch. Auch die Kanzlerin ist keine Fundamentalistin und weiß sich gegen den immer schlechteren Ruf der deutschen Politik im Euroland zu stemmen. Aber in Maßen, ein bisschen Angst sollen die Chaoten da draußen vor den Deutschen schon noch haben. Keinen Cent unserer Hilfe säen die Griechen, Portugiesen oder Iren. Stattdessen gingen unsere Rettungsmilliarden an die Banken, Versicherungen und Pensionsfonds, die auf diese Weise weiterhin Zinsen für ihre eigentlich abzuwertenden Staatspapiere einstrichen. Urheber dieser Feststellung, die dem vorherrschenden Bild von den Griechen widerspricht, die nur die Hand aufhalten, sind nicht etwa die Genossen von der Linkspartei. Sie stammt von Lutz Göbel, dem Vorsitzenden des Interessenverbands Die Familienunternehmer. Göbel und seine Verbandsmitglieder sind wütend. Wie die europäischen Politiker in der Eurokrise handeln, gefällt ihnen gar nicht. Diese seien Getriebene, deren politisches Handeln von Schlagworten wie Systemrelevanz und Alternativlosigkeit geleitet werde, heißt es in einem Positionspapier. Der Verband will damit selbstverständlich nicht auf eine sozialistische Alternative hinaus. Sein Ziel ist eine freiheitliche und marktwirtschaftliche Gesellschaftsordnung. Und diese sehen die Familienunternehmer stark gefährdet. Seit Monaten schon kritisieren sie den europäischen Rettungsschirm vehement, zum Teil mit eindringlichen Appellen an die deutsche Politik. Zahlungsunfähigen Ländern Kredite zu geben, damit sie die eigenen Anleihen aufkaufen, führe dazu, dass private Schulden durch öffentliche Schulden ausgetauscht werden, argumentiert der Verband, der unter anderem dafür wirbt, die privaten Gläubiger an den Kosten der Rettungsaktionen zu beteiligen. Immerhin gingen die Gläubiger beim Kauf von Staatsanleihen Risiken ein, für die sie im Ernstfall zu haften hätten, etwa mit Abschreibungen oder einem Forderungsverzicht. Eine Sozialisierung dieser Risiken, so das Argument, widerspreche den Prinzipien der Marktwirtschaft. Vor allem aber sehen die Familienunternehmer die Stabilität der Eurozone gefährdet, nicht nur durch den Rettungsschirm, sondern durch alles, was nach der berüchtigten Transferunion klingt. Auch die Debatte über Eurobonds hat den Verband nochmals aufgeschreckt. Mit diesen würde die Eigenverantwortung nationaler Regierungen endgültig verwischt. Die solide wirtschaftenden Euro-Länder würden in den Schuldensog hineingezogen. Um das zu verhindern, hat der Verband zusammen mit seiner Tochterorganisation Die jungen Unternehmer eine Kampagne gestartet. Rettet den Euro, aber richtig, lautet der Slogan. Ein wenig holprig, als ob sich etwas auf die falsche Weise retten ließe. Und so wagen sich adrette Jungunternehmer derzeit schon einmal auf die Straße, um ihre Botschaft von der Einheit von Risiko und Haftung unter die Leute zu bringen. Eine fast schon eherne Formel für die Familienunternehmer, die ihr Geschäftsmodell als Leitbild einer gerechten und nachhaltigen Wirtschaftsweise propagieren. Gegenüber der Verherrlichung des Familienunternehmertums ist Skepsis nicht nur aufgrund der Zustände im bankrotten Familienbetrieb Schlecker angebracht. Generell sind die Verhältnisse in Familienunternehmen höchst unterschiedlich, zumal auch nicht ganz klar ist, was unter dem Begriff überhaupt zu verstehen ist. Die Stiftung Familienunternehmen, der etwa 350 Clans angehören, spricht beispielsweise davon, dass 95% der Betriebe in Deutschland, also fast 3 Millionen, Familienunternehmen seien. Derzahl liegt eine Definition zugrunde, die jedes Unternehmen einbezieht, das auf irgendeine Weise von Familienkreisen kontrolliert wird. Darunter fällt ebenso der Dönerimbiss einer türkischen Familie, wie auch der Großkonzern BMW, bei dem die Familie Quandt maßgeblicher Anteilseigner ist. Ungeachtet dieser Heterogenität halten beide Clan-Organisationen Familienunternehmen für das Geschäftsmodell der Marktwirtschaft schlechthin. Zuweilen muten ihre Stellungnahmen an, als wollten sie sich als Vertreter des guten Kapitals präsentieren. Immerhin sorgten sich Familienunternehmer darum, das Unternehmen gesund an ihre Kinder weiterzugeben, sagte etwa im Jahr 2011 Patrick Adenauer, der Vorgänger Goebbels, in einem Interview. Der Enkel des ersten Bundeskanzlers betonte dabei, dass die Familienunternehmer im vollen persönlichen Risiko stünden, mit dem Unternehmen auch das gesamte Privatvermögen zu verlieren, und versuchte so, die Eigentümerunternehmer von managergeführten Konzernen mit ihrem angeblich auf kurzfristigen Profit gerichteten Denken abzugrenzen. In Wirklichkeit, so legen die Familienunternehmer nahe, seien sie der Wachstumsmotor. nicht nur in Deutschland, sondern in ganz Europa. Hierzulande stelle man 60% der sozialversicherungspflichtigen Arbeitsplätze und 80% der Ausbildungsplätze, führt der Verband an. Und dennoch seien Familienunternehmer die Melkkühe der Nation, auch wenn Politiker sie ständig als das Rückgrat der Wirtschaft hofierten. Auch Udo Vetter, der Vizepräsident der European Family Businesses, einem europäischen Dachverband von Familienunternehmen, beklagt, dass die EU-Politik noch viel zu sehr im Gegensatz zwischen großen Unternehmen gegenüber kleinen und mittleren denke. Entscheidend ist aber nicht die Größe, sondern die Eigentümerstruktur, sagt Vetter, der ebenfalls die Einheit von Risiko und Haftung beschwört und als Europas Erfolgsmodell bezeichnet. Doch den Familienunternehmern geht es nicht nur um eine größere Wertschätzung und Förderung. Gerade in der Euro-Krise möchten sie, dass ihre eigenen Prinzipien auch in der Politik Anwendung finden. Wir Familienunternehmer bringen Expertise für solides Wirtschaften mit. Für uns Familienunternehmer wäre es schlichtweg undenkbar, den laufenden Geschäftsbetrieb über Pump zu finanzieren, heißt es auf der Website des Verbands. Jede Frau, die etwas von den Problemen der Haushaltsführung versteht, ist näher dran, auch die Probleme zu verstehen, die bei der Führung eines Landes zu berücksichtigen sind, sagte Margaret Thatcher einst. Auch die Familienunternehmer sind offensichtlich der Ansicht, dass sich komplexe Volkswirtschaften wie ein vierköpfiger Familienhaushalt lenken lassen. Entsprechend einfältig ist ihre Deutung der Euro-Krise, die sie im Kern auf unsolide Fiskal- und Wirtschaftspolitik zurückführen. Aus dieser Perspektive erscheint ihnen etwa der französische Präsident François Hollande als jemand, der nichts aus der Krise gelernt habe. Das sagt Marie-Christine Ostermann von den jungen Unternehmern. Für die Familienunternehmer ist die Krise keine des Kapitalismus, sondern lediglich eine Folge davon, dass die Prinzipien von Wettbewerb und Markt nicht konsequent genug angewendet wurden. Auf die Opposition ist Verlass. Man gewinnt fast den Eindruck, dass seit der Bundestagswahl 2009 die schwarz-gelbe Koalition und die rot-grüne Opposition gemeinsam regieren. In Zeiten der Krise demonstrieren die Parteien nationale Geschlossenheit. Auch am Freitag, an dem innerhalb weniger Stunden im Bundestag und im Bundesrat über die Gesetze zum Fiskalpakt und den Rettungsschirm ESM abgestimmt werden soll, wird sich daran nichts ändern. Wegen der erforderlichen Zweidrittelmehrheit im Parlament und der Zustimmungspflicht der Länderkammer hat sich die Bundesregierung bereits zuvor der Unterstützung von SPD und Grünen versichert. Zumindest ging es bei diesen Verhandlungen um mehr als bloße Symbolik. Nach der Einigung mit SPD und Grünen bezogen die Vertreter der Regierung die beiden Oppositionsparteien geradezu generös in ihre Lobreden über die Handlungsfähigkeit der europäischen Führungsnation ein. Volker Kauder, Vorsitzender der Unionsfraktion im Bundestag, sah in den Verhandlungen zum Fiskalpakt ein Signal des nationalen Zusammenhalts. Rainer Brüderle, Vorsitzender der Bundestagsfraktion der FDP, sagte, es wäre fatal gewesen, wenn das wirtschaftlich stärkste Land Europas nicht sichergestellt hätte, dass der Fiskalpakt und der dauerhafte Rettungsschirm ESM den Bundestag passieren könnten. Angesichts dessen ist es konsequent, dass auch SPD und Grüne den Erfolg für sich reklamieren. Das ist unser Sieg, verkündeten die Sozialdemokraten in ihrer Presseerklärung. Als großen Erfolg wertete die SPD die Selbstverpflichtung der Regierung, sich bis Ende 2012 für eine europäische Finanzmarkttransaktionssteuer einzusetzen. Es wirkt beinahe rührend, dass SPD und Grüne ausgerechnet in der vagen Zusage von Bundeskanzlerin Merkel, Programme für Wachstum und Beschäftigung in Europa zu unterstützen, eine grundsätzliche Abkehr von der bisherigen Europolitik von Merkels Regierung erkennen wollen. Das ist ein wichtiges Paket, um wegzukommen von einer reinen Sparpolitik, sagte der SPD-Vorsitzende Sigmar Gabriel. Der Parteivorsitzende der Grünen, Cem Özdemir, jubelte: Die Bundesregierung hat sich vom reinen Sparkurs verabschiedet. Letztlich überwog bei beiden Parteien die Selbstzufriedenheit angesichts der Übernahme nationaler Verantwortung gemeinsam mit der Koalition. Die Menschen seien das Gezerre leid. Man dürfe sich hier nicht verbeißen, sagte Gabriel auf einer Pressekonferenz, bei der auch die Bundesregierung ausdrücklich für ihre Europapolitik gelobt wurde. Und Özdemir hob auf dem Sonderparteitag der Grünen zum Fiskalpakt den Nachweis der Regierungsfähigkeit seiner Partei hervor, als hätte es eines solchen noch bedurft. Als Spielverderber sind lediglich die Linkspartei und das Bundesverfassungsgericht aufgefallen. Die Linkspartei hat eine Verfassungsklage angekündigt, weil der Fiskalpakt das Mitbestimmungsrecht des Parlaments aushebele und die Gestaltungsmöglichkeiten künftiger Regierungen einschränke. Ich halte eine Volksabstimmung für zwingend. Alles andere wäre ein kalter Putsch gegen das Grundgesetz, sagte die stellvertretende Parteivorsitzende Wagenknecht der Passauer Neuen Presse. Das Bundesverfassungsgericht hat Bundespräsident Gauck gebeten, die Gesetze zum Fiskalpakt und zum Rettungsschirm ESM angesichts der erwarteten Verfassungsklage vorerst nicht zu unterzeichnen. Der Bundespräsident hat bekannt gegeben, dass er dieser Bitte nachkommen wolle. Mittelfristig dürfte das allerdings lediglich zu einer Verzögerung der Ratifizierung der Gesetze führen. Von der Bundesregierung war als Termin der 1. Juli 2012 angestrebt worden. Auf die entscheidenden Auswirkungen des Fiskalpakts weist Katja Kipping, die Vorsitzende der Linkspartei, hin. Wir können keinem Gesetz zustimmen, das die Lebenschancen der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, der Rentnerinnen und Rentner und der Erwerbslosen nachhaltig einschränkt. Tatsächlich besteht das Ziel des zwischen den Regierungsvertretern vereinbarten Vertragswerks darin, verbindliche und dem parlamentarischen Prozess letztlich entzogene Regelungen zu schaffen, die eine strengere Haushaltsdisziplin und eine größere wirtschaftliche Konkurrenzfähigkeit der Eurozone gewährleisten sollen. Zukünftig sollen die öffentlichen Haushalte der Eurostaaten maximal ein Defizit von 0,5% des Bruttoinlandsproduktes statt der bisher gültigen 1%-Marke erreichen dürfen. Wichtiger als diese Absenkung der Defizitgrenze ist aber, dass bei deren Überschreitung die EU-Kommission berechtigt sein wird, Korrekturmaßnahmen zu ergreifen, die automatisch ausgelöst und inhaltlich von der Kommission vorgegeben werden, wie es im Vertrag heißt. Obwohl geringfügige Ausnahmen bei dieser Regelung vorgesehen sind, soll die Wirtschafts- und Finanzpolitik von Krisenstaaten oder jenen Euro-Staaten, die aus politischen Gründen nicht bereit sind, sich an die Vorgaben zu halten, von der EU-Kommission übernommen werden. Die Grundlage dieser Politik sollen Haushalts- und Wirtschaftspartnerschaftsprogramme sein, die von der EU-Kommission nicht nur konzipiert, sondern auch von ihr überwacht werden sollen. Bei Nichtumsetzung werden Finanzhilfen verweigert, und das Auflegen von Staatsanleihen durch die jeweiligen Staaten von der Europäischen Zentralbank unterbunden. Wer noch Zweifel hatte, wozu diese verstärkte wirtschaftspolitische Koordinierung dienen soll, findet in den Richtlinien des Vertrages zumindest eine Zielvorstellung. Neben der langfristigen Stabilität der öffentlichen Finanzen und der Absenkung der Arbeitslosigkeit will man sich vor allem auf die Erhöhung der Wettbewerbsfähigkeit und die Finanzmarktstabilität in Europa konzentrieren. Es geht um die Anziehung und Sicherung der globalen Kapitalströme und die Bildung eines Exportstandortes Europa nach deutschem Vorbild mit entsprechend geringen Lohnstückkosten und verringerten Sozialtransfersummen. Diese Absicht entspricht auch den Vorgaben des 2010 erarbeiteten Strategiepapiers Europa 2020, in dem der Ausbau eines weltweit wettbewerbsfähigen, nachhaltigen Industriesektors als wesentliche Voraussetzung europäischer Wettbewerbsfähigkeit bezeichnet wurde. Barroso, Präsident der EU-Kommission, hatte bereits damals die Programmatik für eine Wirtschaftspolitik, die weniger auf der Souveränität der Staaten beruht, vorgegeben. Was sich gegenwärtig vollzieht, ist eine stille Revolution in kleinen Schritten hin zu einer stärkeren wirtschaftspolitischen Steuerung. Die Mitgliedstaaten haben akzeptiert und hoffentlich auch verstanden, dass den europäischen Institutionen größere Aufsichtsbefugnisse übertragen werden. Der Fiskalpakt ist ein weiterer und bisher sicher der wichtigste Schritt in diese Richtung. Nach der Erfahrung, dass EU-Verträge gebrochen werden können, scheinen sich die europäischen Führungsmächte zu bemühen, ihre Politik von den nationalen Parlamenten und damit von jeglichem sozialen Druck unabhängig zu machen, um eine bessere, Zitat Helmut Kohl, Durchregierbarkeit zu gewährleisten. Schon seit geraumer Zeit weisen Kritiker dieser Postdemokratie darauf hin, dass moderne Demokratien hinter einer Fassade formeller demokratischer Prinzipien zunehmend von privilegierten Eliten kontrolliert würden, wie es die Politikwissenschaftlerin Chantal Mouffe formuliert hat. Die Verfassungsklage der Linkspartei gegen die Aushebelung der Parlamentsrechte beruft sich auf diese Kritik. Angesichts dessen, dass sich die Fraktionen in den europäischen Parlamenten, es handelt sich nicht um ein rein deutsches Phänomen, über den Vollzug der kapitalistischen Sachzwänge weitgehend einig sind und dafür ihre parlamentarischen Rechte abtreten, kann man, abgesehen von Verzögerungen durch Verfassungsklagen, keine Blockaden erwarten. Solange nicht nur die Verfälschung der Norm, sondern auch die politische Norm selbst zur Diskussion und Destruktion gestellt wird, wie es der Politikwissenschaftler Johannes Agnoli bereits vor über 20 Jahren forderte, besteht die Alternative zum Sozialabbauautomatismus offensichtlich nur in parlamentarisch beschlossenen sozialen Angriffen. Dass sich Europas Eliten auch dabei auf die Oppositionsparteien verlassen werden können, steht außer Zweifel. Dankbarkeit hat die noch von George W. Bush geführte US-Regierung vermutlich nicht erwartet, als sie im Herbst 2008 im Alleingang die Weltwirtschaft vor dem Zusammenbruch bewahrte. Ein beachtlicher Teil der Krisenhilfe in Höhe von 3,3 Billionen Dollar floss an ausländische Finanzinstitute, Unternehmen und Notenbanken, letztlich im Interesse der amerikanischen Wirtschaft, aber ohne dass die US-Regierung versucht hätte, von den Empfängern politische Zugeständnisse zu erpressen. So griff die Deutsche Bank 38 Mal auf Notkredite der Federal Reserve zurück. Die US-Notenbank kaufte Joseph Ackermann überdies Hypotheken im Nennwert von 290 Milliarden Dollar ab, die sonst kaum noch jemand hätte erwerben wollen. Nun wird die US-Regierung von den Profiteuren der damaligen Ausschüttung gemahnt. Herr Obama soll sich doch vor allen Dingen mal um die Reduzierung des amerikanischen Defizits kümmern, doziert der deutsche Finanzminister Wolfgang Schäuble. Wirtschaftsliberale Deutungen der Krise kursieren nicht nur in Deutschland. So glauben auch die Anhänger der Tea Party-Bewegung, dass die Armen und die ihnen hörigen Politiker zu viel Geld ausgegeben haben. Doch in den USA, die tatsächlich für die Wirtschaft anderer Staaten gezahlt haben, ohne Gegenleistungen zu verlangen, ist vom Hass auf die undankbaren deutschen Schnorrer nichts zu bemerken. In Deutschland hingegen verbindet sich der Wirtschaftsliberalismus mit nationalchauvinistischen Ressentiments, der weinerlichen Pose des Opfers und kaum verhüllter Aggression gegen das Ausland zu einem neuen Nationalmythos. Das patriotisch korrekte Weltbild fasst Andrea Seibel in der Zeitung Die Welt zusammen. Die Tage der Nachkriegsordnung, des Nachkriegsgefühls sind endgültig vorbei. Deutschland ist stabil, stark und es ist deswegen verhasst bei den Griechen, bei den Franzosen und wohl bald bei Spaniern und Italienern. Stark war es vor der Krise auch, aber es war still. Demütig und selbstlos, um dem ungeschriebenen Gesetz der Nachkriegszeit Folge zu leisten, die Verbrechen der Vergangenheit zu sühnen. Dass Deutschland lange Zahlmeister der EU war, kann kein Freibrief für notorische Alimentierung sein. Und erst gar nicht solcher Länder, die unverfroren auf diesen Geldern bestehen, als seien sie ewige Reparationsleistungen. Bemerkenswert ist, dass eben jene, die von Nachkriegsgefühlen nichts mehr wissen wollen, zwanghaft auf die angeblich nach dem Zweiten Weltkrieg erlittenen Demütigungen zurückkommen. Bemerkenswert auch die Formulierung erst gar nicht. Die Heraushebung der von Deutschland überfallenen Staaten, die am allerwenigsten deutsche Hilfe verdienen. Mehr als 60 Jahre lang mussten die Deutschen so tun, als betrachteten sie andere Europäer als gleichberechtigte Partner. Für Herrenmenschen war das eine unerträgliche Demütigung. Zwei Stunden Sachzwang FM sind zu Ende gegangen. Heute der dritte Akt der Chronologie der Nötigung. Von der Agenda 2010 zu Europa 2020. Wir haben Reportagen, Kommentare und Analysen gehört, allesamt aus der sehr lesenswerten Wochenzeitung Jungle World. Zwei Beiträge von Axel Berger, vier von Jörn Schulz, zwei von Holger Marx, je einer von Ernst Lohoff und Felix Klopotek und vier vom Chronisten der Krise Anton Landgraf. Heute ging es um die Monate Mai und Juni 2012. Und wie man ja weiß, wird es auch einen vierten Akt leider geben in der Chronologie der Nötigung. Die nächste Sendung wird also heißen Europa geht harzen. Bis dahin, Sachzwang FM.